lieben, ohne zu weinen, wenn dein Herz auf den oder keinen, und gerade diesen einen Mann, den kannst du nicht bekommen, denn den hat eine andere Frau dir längst schon fortgenommen. Lerne lieben, ohne zu weinen, denn das Weinen hilft dir ja nicht. Mach kein trauriges Gesicht, wenn auch dein Herz vor Sehnsucht bricht. Lerne lieben, ohne zu weinen.